verbreitet. Deine Wut sind zu entscheiden, für mich bist du so lächerlich. Der Bajonette und mehr nicht. Stupid Idiot, Stupid Idiot, Stupid Idiot. Für mich bist du ein riesiger Depp. Stupid Idiot, Stupid Idiot, Stupid Idiot. Für mich bist du ein riesiger Depp. Bist du erwachsen oder Kind? Du kommst doch wirklich viel mit, weil du anscheinend dämlich bist. Nicht keiner Zeit, was nicht zu stehen. Wie kann das noch so sein? Ach, du bist doch ein Mensch in dir. Du schaltest endlich ein. Stupid Idiot, Stupid Idiot, Stupid Idiot. Für mich bist du ein riesiger Depp. Stupid Idiot, Stupid Idiot, Stupid Idiot. Für mich bist du ein riesiger Depp.